Pferd ist nicht hungrig, es braucht nicht dein Heu. Leb wohl nun, my darling, ich sage bye-bye. Ich bin deinen Eltern zu arm, glaub es mir. Darum bleibt verschlossen für mich deine Tür. Pretty Mary, pretty Mary, kann dein Herz mir verzeihen. Ich träumte schon immer, dein Sweetheart zu sein. So war wie die Felder voll Tautropfen stehen. Ich küsste sie gestern, doch heut muss ich gehen. Mein Pferd ist nicht hungrig, es braucht nicht dein Heu. Leb wohl nun, my darling, ich sage bye-bye.